Ein deutsches Märchen. Das Zauberbett. Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein Prinz namens Adam an einem Ort namens Embertown. Er war furchtlos und großzügig zugleich. Das Königreich liebte seinen Prinzen. Eines Tages, als er sich auf den Weg durch den Wald zu einem anderen Königreich machte, trennte er sich von seinen Soldaten. Er ritt eine Weile allein und beschloss, unter einem Baum eine Rast einzulegen. Er fühlte sich hungrig und holte seine Brotscheiben aus seiner Tasche. Als er das erste Stück Brot brach, sah er eine Ameise herauskriechen. Vorsichtig legte er das Stück Brot auf die Erde. Er nahm sich ein weiteres, brach es in zwei und es kamen zwei Ameisen zum Vorschein. Auch dieses legte er auf den Boden und in der dritten Scheibe Brot fand er drei Ameisen. So ging es weiter, bis er merkte, dass die Ameisen seine ganzen Brote angefressen hatten. Aber anstatt sauer zu werden, lachte der Prinz nur. Wahrscheinlich braucht ihr das Essen mehr als ich. Nehmt es. Guten Appetit. Oh, du bist so barmherzig. Hä? Du kannst sprechen? Ja, das kann ich. Ich bin der König der Ameisen. Danke, dass du zu uns Essen gabst. Was kann ich für dich tun? Oh, eure Hoheit. Oh, ich habe alles. Um ehrlich zu sein, ich habe mehr, als ich brauche. Aber du vermisst einen Teil in deiner Seele. Dein Schicksal. Mein Schicksal? Prinzessin Lalun, die Sage besagt, dass nur ein großzügiger Mann sie heiraten kann. Mein Herz sagt mir, du bist dieser Mann. Es kommt die Zeit, wo du sie finden wirst und du wirst mich brauchen. Alles, was du tun musst, frage eine andere Ameise nach mir. Und ich werde kommen und dir helfen. Sicher, aber ich verstehe nicht ganz. Folge nur deinem Herzen, mein Freund. Verwirrt stieg Adam auf sein Pferd und zog weiter. Nach einer Weile sah er einen vor Schmerz weinenden Tiger. Ein Dorn steckte fest in seiner Pfote. Furchtlos half Adam dem Tiger. Ah, danke dir. Was kann ich für dich tun? Du kannst auch sprechen? Ich traf gerade eine sprechende Ameise. Sicherlich hast du den Ameisenkönig getroffen. Sag mir, wohin willst du gehen? Ich denke, ich bin auf der Suche nach Prinzessin Lalun. Die Sage besagt, dass nur ein Held mit reinem Herzen sie heiraten darf. Die Prinzessin, die du suchst, lebt über den sieben Dschungeln auf einem hohen Hügel. Aber wie komme ich dahin? Nach einer kleinen Weile auf der rechten Seite wirst du einem alten Mann begegnen. Sag ihm, dass du mich und den Ameisenkönig getroffen hast. Er wird dir alles Nötige geben, das du auf der Suche nach der Prinzessin brauchst. Hör zu, du wirst mich brauchen, um deine Aufgabe zu erfüllen. Wenn es soweit ist, sage den Bäumen Bescheid, mich zu suchen. Ich werde kommen und dir helfen. Wieder verwirrt, dankte Adam dem Tiger und zog weiter, um den alten Mann zu finden. Genauso wie der Tiger es ihm versprach, fand er den alten Mann unter einem Baum sitzend. Vor ihm lag ein Bett. Adam erzählte ihm von dem Tiger und dem Ameisenkönig. Der alte Mann schaute in Adams Augen und lächelte. Ah, die Sage ist also wahr. Hier, nimm das Bett. Das ist ein Zauberbett. Lege dich darauf und sage ihm, wo du hin willst. Es wird dich hinfliegen, wohin du willst. Und hier hast du noch eine Steinschüssel. Sie gibt dir Wasser, wann immer du danach fragst. Das wirst du brauchen, um Prinzessin Lalun zu finden. Adam überließ dem alten Mann sein Pferd und flog auf dem Zauberbett mit der Steinschüssel davon. Das Zauberbett brachte Adam in das Königreich, wo Prinzessin Lalun lebte. Es war sehr dunkel und er wollte sich einen Platz zum Ausruhen suchen, bevor er am nächsten Morgen zum Palast gehen wollte. Oh, ich kann nicht gehen. Oh, Herr, geht es Ihnen gut? Ich habe mir meine Beine verletzt. Ich wohne weit weg von hier und ich kann nicht laufen und ich habe wirklich großen Durst. Adam wünschte sich schnell Wasser von der Steinschüssel und half dem alten Mann beim Trinken. Danach half er dem alten Mann beim Heimweg bis zu seinem Haus. Oh, danke dir, Kind. Warte, du bist nicht von hier. Wer bist du? Mein Name ist Adam. Ich bin auf der Suche nach Prinzessin Laloon. Prinzessin Laloon. Woher wissen Sie das? Ach, du bist nicht der Einzige. Viele kamen, um ihr Schicksal zu finden, nur scheiterten sie alle kläglich. Der König, müde von den ganzen Ausländern, verbann sie auf Lebenszeit aus dem Königreich. Niemand ist es erlaubt, einen Ausländer Unterschlupf zu gewähren. Ich kann dir höchstens eine Stunde Schutz bieten. Ich verstehe. Ich möchte nicht, dass sie Probleme bekommen. Ich werde sofort gehen. Gerade als der Prinz aufbrechen wollte, schien auf einmal ein sehr helles Licht durchs Fenster. Die ganze Stadt leuchtete wie Sterne auf der Erde. Adam eilte hinaus. Das Haus des alten Mannes war nahegelegen am Palast. Deutlich sah er, was gerade passierte. Eine wunderschöne Frau in einem weißen Kleid betrat den Balkon. Sie sah strahlend und rein aus. Die Frau öffnete ihre Augen und sah Prinz Adam. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie schauten sich in die Augen. Nach einer Weile schloss sie traurig ihre Augen und verließ den Balkon. Adam flehte, dass sie noch einmal ihre Augen öffnete und noch einmal zu ihm sehen würde. Aber sie tat es nicht. Sie wird ihre Augen nicht noch einmal öffnen. Komm rein, Kind. Wer ist sie? Warum sind ihre Augen geschlossen? Und warum ist sie so traurig? Ah, sie ist die Prinzessin, die du suchst. Und sie ist traurig, weil sie darauf wartet, dass die Sage wahr wird. Was ist das für eine Sage, von der alle reden? Prinzessin Laloon ist keine gewöhnliche Prinzessin. Weißt du, warum wir kein Licht in unserem Königreich haben? Weil Prinzessin Laloon das ganze Reich beleuchtet um Mitternacht. Als sie geboren wurde, war sie so schön, dass eine Fee sie segnete, mit der Gabe, heller zu leuchten als der Mond. Jede Nacht beleuchtet sie den Himmel und die Erde. Doch ihr Segen wurde zu ihrem größten Fluch. Viele Männer wurden nicht müde, das Königreich anzugreifen, um die Prinzessin zu entführen. Die Fee sagte daraufhin, dass derjenige, der drei Aufgaben lösen kann, die Prinzessin heiraten darf. Was sind diese drei Aufgaben? Die erste ist, Öl aus 80 Pfund Senfsamen in einer Nacht zu gewinnen. Die zweite, zwei Dämonen zur gleichen Zeit zu besiegen und die dritte, die Trommel auf dem höchsten Hügel zu schlagen. Wohlgemerkt, der Hügel ist so hoch, er berührt fast den Himmel. Warte eine Sekunde. Eine Armee von Ameisen kann mit Leichtigkeit 80 Pfund Senfsamen zu Öl zerquetschen. Der Tiger und ich könnten die zwei Dämonen gleichzeitig besiegen. Und gut, für die Trommel auf dem höchsten Hügel habe ich mein Zauberbett. Prinz Adam hatte sich entschieden. Nachdem er bei den bäumenden Ameisen eine Nachricht für seine Freundin erlassen hatte, würde er sich den königlichen Wachen ergeben. Es war der einzige Weg, um die Prinzessin sehen zu können, ohne dass der alte Mann Ärger bekommen würde. Im Inneren des Palastes sah Prinz Adam Prinzessin Laloon. Sie strahlte nicht so sehr wie in der vorherigen Nacht, aber dennoch war sie wunderschön. Wie kannst du es wagen, in mein Königreich einzudringen? Ich will deinen Namen nicht wissen. Werft ihn in den Kerker. Nein, warte. Vater, ich habe mich in diesen Fremden verliebt. Und mit deiner Erlaubnis möchte ich ihn heiraten. Nur wenn er es auch wünscht. Ja, ja, 1000-mal ja. Aber wir wissen nicht, wer er ist. Entschuldigen Sie, Sie zu unterbrechen, Eure Hoheit. Aber ich bin Prinz Adam von Ambertown. Du kannst nicht einfach meine Tochter heiraten. Du musst 3 Aufgaben erledigen. Ich kenne die Sage, Eure Hoheit. Ich bin bereit, 100 Aufgaben zu erledigen, nur um die Frau zu heiraten, die ich liebe. Der König erklärte die erste Aufgabe dem Prinzen Adam, der mit einem Lächeln annahm. Er verließ den Palast mit dem Versprechen, mit Tonnen von Öl wiederzukommen. In dieser Nacht hatte Adam im Gästehaus ein paar Besucher. Es war der Ameisenkönig und seine Armee. Alle Ameisen fingen an zu arbeiten und am nächsten Morgen waren alle Samen zerquetscht. Das Öl wurde in den Palast gebracht. Der überraschte König schaute ein bisschen hoffnungsvoll. Vielleicht war das der Mann, der dazu bestimmt war, meine Tochter zu heiraten. Und dann erklärte er die nächste Aufgabe. Noch am selben Nachmittag wurde der Kampf zwischen Adam und den Dämonen angesetzt. Doch anstatt allein in den Ring zu gehen, ging Adam mit seinem Freund hinein, dem Tiger. Gemeinsam schalteten sie die 2 Dämonen aus. Der Tiger verbeugte sich vor Adam und ging fort. Der König, nun sehr froh über seinen zukünftigen Schwiegersohn, erklärte ihm die 3. Aufgabe. Aber es ist der höchste Hügelsohn. Wie willst du dort hinaufkommen? Keine Sorge, Eure Hoheit, ich schaffe das. Adam brachte sein Bett hervor und legte sich vor allen anderen darauf. Er flog hinauf in den Himmel und alle anderen winkten ihm aufgeregt zum Abschied. Stunden vergingen, aber es gab kein Zeichen von Adam. Das Königreich begann, sich Sorgen zu machen. Dann gab es plötzlich ein lautes Geräusch vom Himmel, fast wie Donner. Das war die Trommel. Adam hatte die Spitze des Hügels erreicht und schlug auf die Trommel. In den nächsten Stunden flog Adam auf dem Zauberbett wieder herunter. Der ganze Palast jubelte dem neuen Prinzen zu. Die Sage wurde wahr. Du bist wirklich mutig und ein reiner, herzlicher Mann. Ich fühle mich geehrt, die Hand meiner Tochter euch zur Eheschließung zu übergeben. Und ich fühle mich geehrt, die schöne Prinzessin zu heiraten. So zeigte Prinz Adam Mut und Großzügigkeit, um die Liebe seines Lebens zu gewinnen, Prinzessin Laloon. Sie regierten Ambertown mit Liebe und Mut und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.